in eine Zellentür. Seit einem Jahr sitzt du jetzt hier. Eine harte Zeit hier im Knast. Du denkst darüber nach, was du verbrochen hast. Doch dein Schicksal erträgt zur Befassung. In eins kommt der Tag deiner Entlassung. Von allen gehasst, von allen vertrieben. Doch trotz ihrer Lügen bist du Skelett geblieben. Allein in der Zelle, das ist eine Qual. Doch man liebt dir keine andere Wahl. Das Einzige, was dich hier quält, ist die Freiheit, die dir fehlt. Von der Gesellschaft wirst du verachtet. Keiner mehr da, der dich beachtet. Von allen gehasst, von allen vertrieben. Doch trotz ihrer Lügen bist du Skelett geblieben. Jede Haft ist mal vorbei. Es kommt der Tag, dann bist du frei. So ein Jahr zwar schnell verstreit, doch diese Zeit hat dir gereicht. Im Grauen des Knastes bist du entronnen. Der Tierreich, du hast gewonnen. Von all der Hass, von allen vertrieben. Doch trotz ihrer Lügen bist du Skelett geblieben. Von allen gehasst, von allen vertrieben. Doch trotz ihrer Lügen bist du Skelett geblieben.